Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren amüsanten Folge Bäckerfaust, Ihrem Musikmagazin Musik und. Ja, und damit herzlich willkommen hier zu Bäckerfaust. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihrer amüsanten Radio- und Podcast-Show mit dem wunderbaren, erneut wieder einmal nicht rasierten und gerade von seinem letzten Live-Konzert zurückgekommenen Ronny. Ja, und natürlich auch mit unserem kreativen Zugpferd Elias. Es freut mich. Es wird wunderbar. Ja. Die nächste Stunde heute erwartet wieder, bringt einiges Großes mit sich, einiges an Freude. Es wird wunderschön. Es geht heute um Konzerte. Konzerte, es wird wunderbar. Ja, und ich Musik glaube, und Konzerte. Wie viele Konzerte haben wir beide mittlerweile besucht schon? Ich kann es dir nicht sagen. Also wirklich, ich kann darüber keine Aussage treffen. Ich habe probiert zu zählen. Mein Highlight mit der Band, die ich am meisten gesehen habe, ist tatsächlich einmal Beatsticks. Da bin ich auf 21 gekommen. Und das Pack habe ich jetzt dadurch, dass ich da ja auch nochmal so mitfahren durfte, war ich glaube ich jetzt dabei 29 Konzerten oder so. Also ich glaube, ich müsste Tokotronic sagen. Ich glaube, Tokotronic ist die Band, die ich am meisten gesehen habe. Und da bin ich aber weit, weit von dem entfernt. Also 3 oder 4 Mal. Das ist doch okay. Das reicht ja. Doch auch vollkommen aus. Aber neben 29 strahlt das natürlich überhaupt nicht. Ne? Was war ich unterwegs in meiner Jugend? Ich merke schon, als ich noch ein junger Mann war. Ja gut, ich war auf Techno-Party. Der geneigte Zuhörer wird das gehört haben. Ja, gut, man zählt auch nicht so oft, wie oft man bei welcher Diskothek, bei welchem ja, DJ deswegen, war. Deswegen, ne? Das ist schwierig. Ist was ganz anderes. Ist eine andere Hausnummer. Aber egal. Von daher. Was ist denn eigentlich ein Konzert? Ja, richtig, ich wollte gerade Definitionen. Ne? Definitionen wichtig, über was reden wir hier eigentlich? Ich habe gefunden, ein Konzert ist ein Vortrag von Musik vor einem eigens dafür zusammengekommenen Publikum. Ja? Gewollt oder ungewollt? Ja, das weiß man nicht. Spannend ist, also das ist noch gar nicht so lange her, seitdem es Konzerte gibt. Die sind wohl im 18. Jahrhundert entstanden. London und Paris, die großen Hipsterstädte. Natürlich, ja, immer vorne dran. Das hätte man sich fast denken können. Ja, sie brachten Konzerte und Röhrenschienen sind ja. Die halt. Und ja, auf jeden Fall 18. Jahrhundert. Und das war dann so das erste Mal, dass Musik zu einem Selbstzweck wurde und keinen religiösen Hintergrund hatte. Vorher wurden so Konzerte oder so Zusammenkünfte von Menschen, hatte häufig einen religiösen Hintergrund und jetzt haben sich Leute getroffen, um zum Beispiel so Humanität oder das Gefühl so zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das war ja so Bürgertum, da ging es auch schon ein bisschen so Distinktion, ne? So zeigen, ich gehöre dazu, sich ein bisschen zur Schau stellen, würde ich mal sagen. Ja, ich meine, das, was am Ende auch bei Bach hängen geblieben ist, war einfach tief in die Religion verstrickt. Er hätte alles verkaufen können und groß auf Tour gehen können, aber nein, er ist seinen Idealen treu geblieben bis zum Schluss. Ja, von daher war es dann kein Konzert wahrscheinlich. Es war dann kein Konzert, ja. Sondern eine Messe? Wahrscheinlich, ja, er hat ja Messen. Ich habe gehört, bei Helene Fischer sollen auch Messe-ähnliche Zustände. Ja, das ist ja aber, Helene Fischer ist auch Religion. Es ist eine eigene, eingetragene Religion. Das glaube ich auch. Da ja auch die vielen Fische auf den Autos. Da kommt das her. Da ich habe die ganze Zeit schon gefragt. Nein, großartig. Und im Zuge von Konzerten habe ich mich auch mal damit beschäftigt, was so die größten Konzerte waren. Was ich finden konnte, war ein Konzert aus dem Jahre 1991 von AC/DC, Metallica und Pantera. Die waren in Russland, in Moskau unterwegs. Ja, ja. Und haben vor 1,6 Millionen Menschen gespielt. Das ist unfassbar. Ja? Diese Zahlen, ich habe mich da auch mal ein bisschen belesen, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, es gibt da Fotos von, es ist wirklich, du kannst ja gar nicht drüber gucken. Ne? Also ja, du siehst die letzten Menschen gar nicht mehr. So ist riesig ist dieses, wirklich Wahnsinn. Ich habe mir das, also ich habe, was habe ich denn nur noch gelesen? Ach, da waren, ich dachte immer so mit Oasis in damals mit 125.000 an einem Abend und dann hat Robbie Williams das Ding dreimal an drei Tagen vollgemacht, so das waren dann irgendwie 375.000 und dann habe ich mir schon, wow, ja, ich meine, das was, ist ja auch was soll noch gehen? Ne? So, ja. Was soll noch gehen? Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Auf jeden Fall und das war damals wohl diese Monsters of Rock Tour. Mit diesem schwarzen Album von Metallica, ja, wo diese Schlange da drauf ist, ja, das ja. muss das sein. Das war, glaube ich, auch Höhepunkt von Metallica. Ja, das war auch so, das war auch so meine Zeit, wo ich dann mal so reingehört habe. Und dann habe ich noch ein anderes Konzert gefunden. Und zwar waren das im Jahre 2006 die Stones. Die Rolling Stones in Brasilien, Rio de Janeiro an der Copacabana sollen 1,5 Millionen Menschen gezogen haben. Ja. Der Eintritt war frei. Ja, ja. Und also Wahnsinn, wenn ich mir das so vorstelle. Ne? Ich habe, glaube ich, auch Bilder gesehen von Rod Stewart an der Copacabana irgendwie mit 2 oder 3 Millionen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es spielt dann da auch keine Rolle mehr, ob es 2 oder 3 Millionen. Es ist einfach unfassbar. Also ich weiß auch nicht, was einem vorher als Künstler durch den Kopf geht, wenn du weißt, du spielst gleich vor 2 bis 3 Millionen Leute, die vor dir stehen. Ja, also dieser Lars Ulrich, der Drummer, ist das der Drummer? Schlagzeuger von, Metallica. Genau. Etwas Lars Ulrichen, sagt man immer, wenn man etwas macht, aber nicht so richtig hinbekommt. Ja, okay. Aber mehr will ich darauf nicht eingehen. Der sprach auf jeden Fall dann davon, dass dieses Russland-Konzert war wohl das beste Konzert, was sie je gegeben haben. Also glaube ich. Klar, ich meine, das ist der Höhepunkt einer musikalischen Karriere, würde ich sagen, wenn du so viele Leute gezogen hast. Ja, man muss sagen, es ist eigentlich ähnlich bei uns, weil wir wissen auch nicht, ob jetzt 2 oder 3 Millionen da draußen vor den Radio-Endgeräten oder sitzen. Oder zwei oder drei, aber selbst die 2 oder 3 würden mir persönlich genügen. Ja, und wir sind für euch da. Und deswegen wollen wir jetzt schon mal mit dem ersten Lied anfangen. Es ist von der wunderbaren Kapelle Petra mit Geht mir auf Konzerte. Und danach haben wir einen Interviewpartner der Spitzenklasse, den wir anrufen werden. Aber dazu als kleiner Cliffhanger, wir spielen erstmal Musik und dann kommen wir wieder. Es wird super. Bis gleich. Ja, geht mir auf Konzerte. Ja, die wunderbaren Kapelle Petra. Und jetzt da kommen wir zu einem anderen wunderbaren Mann. Und zwar handelt es sich um Sölve. Sölve ist Nightliner-Fahrer, auch von vielen großen Bands und auch Tourmanager und glaube ich, kann uns einiges so über den Touralltag erzählen. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich auch, weil Sölve habe ich jetzt auf der das Pack-Tour kennenlernen dürfen, das ist ein Spitzentyp und ich glaube, der hat einige Anekdoten auf Lager. Ich denke mal, wir probieren einfach mal. Wir hören mal, ob er da ist. Es wird interessant, das ist wie bei Wer wird Millionär. Hallo? Wunderschönen guten Tag, Sölve, Elias hier und Ronny von Bäckerfaust, dem Musikmagazin. Hallihallo. Ja, hallo, herzlich willkommen in meinem Büro. Ja, in deinem Büro, es sieht muckelig schön aus bei dir, aber warum hast du um die Uhrzeit Dienstag schon wieder Bier auf? Habe ich Tatsache und ich weiß noch nicht mal, wo ich es her habe. Also auf welcher Tour ich dieses Bier mitgebracht habe. Schmeckt sensationell, aber es gibt es wahrscheinlich bei mir zu Hause nicht zu kaufen, leider. Okay, wir dürfen auch keine Namen nennen, aber ich schätze, es hat mit Tannen zu tun. Nee, das ist irgendwas mit einem Bügel und da ist so ein Typ, der hat einen Bierkrug in der Hand und also so bayerisch, würde ich sagen, kommt aber nicht aus Bayern. Irgendwie ganz so kurios. Ah. Ich glaube, es ist so Schweizer Bier oder sowas. Keine Ahnung. Okay, dann lass es mal schmecken. Jetzt, ich kann es nicht sehen, weil jetzt ist es in einem Glas drin. Wunderbar. Egal, Hauptsache es schmeckt. Also wir stoßen imaginär schon mal von hier an. Ja, ich kann Ha, schön. Ja, Prost. Ja, wir haben heute ja das große Thema Konzert und dachten, du als alter Fachmann, 30 Jahre auf Tour, haut das hin? 86 war meine erste. Da war ich 16. Also jetzt wissen alle, wie alt ich bin. Egal. Ja, das haut hin. Das sind ja schon fast 32. Ja, nicht schlecht. Damals schon als Rodi oder mit eigener Band? Da war eine eigene Band. Mit 16. Ja klar, da haben die Eltern haben, glaube ich, noch den ersten Plattenvertrag unterschrieben und es musste natürlich immer jemand mit sein, der 18 war, der auf uns aufgepasst hat. Es hat es war bei Killerpilzen ähnlich damals. Und ja, bloß da war ich mit und habe da aufgepasst. Siehst du, ich wusste es, weil alle deutschen großen Namen hast du, glaube ich, schon mal durch Deutschland gefahren. Nee, da fehlen ein paar, aber nicht nur gefahren, ich fahre so Leute hin und her und auch mit und fahre gar nicht und also so beides. Das heißt, du bist der Fahrer dieser Bands und damit auch die gute Seele dieser Bands dann, oder? Ja, oder der Tourmanager. Ich habe ja auch jahrelang in der Agentur gearbeitet. Ich war der Tourmanager von Ben Becker, dem Schauspieler, Knockator, Wir sind Helden, war ich der Tourmanager. Da bin ich gar nicht gefahren, da war ich nur der Tourmanager. Ah, okay. Und um mich breit im Geschäft aufzustellen, habe ich dann irgendwann so einen Führerschein gemacht, wo ich auch noch mehr Leute fahren darf. Und dann habe ich auch noch die ganzen anderen hin und her gefahren. Okay, das heißt, du mietest dir dann einen Bus oder hast du selber einen Bus zu Hause stehen, der dann parat steht, wenn dich die großen Bands anrufen? Farin Urlaub sagt, Sölve, ich brauche dich, starte den Motor. Dann verweise ich ihn schon an die Firma, die die Busse vermietet, weil dieses Konstrukt, wer als Einzelunternehmer einen Bus zu haben, ist wahnsinnig. Sondern es gibt eine Busfirma oder es gibt mehrere Busfirmen, da kann ich Angebote reinholen und kann sagen, ich bin dann noch der Fahrer und was machst du denn für ein Angebot, wenn ich Kunden XY mitbringe? Darf. So, und da bin ich sozusagen mit 2, 3 Firmen im Kontakt. Aber es ist ja so, dass die Firmen eh schon Stammkunden haben. Das heißt, ich muss da gar nicht großartig auf Suche gehen, sondern ich nehme dann die Firma, die wo der Kunde sowieso schon immer ist. Und sag mal, sind das dann Spezialbusse irgendwie? Wie stelle ich mir das vor? Das ist ja wahrscheinlich nicht so ein schnöder, sage ich mal, Nahverkehrsbus, sondern das ist ja schon ein bisschen was Besseres, oder? Die Busse sind dieselben, lustigerweise ist ach ja. Das von der Karosserie her ein und dasselbe, was auch im Reiseverkehr. Ja, aber also das Interieur ist dann schon ein bisschen cooler, oder? Naja, er wird nackig gekauft, sozusagen okay. Vom Hersteller, also von Mercedes oder ja. MAN. Zum Beispiel, um nur, es gibt doch natürlich viel mehr. Es gibt viel mehr, also da. aber das sind die großen Anbieter. Da wird unbestuhlt, unbetischt und ohne Einbaukaffeemaschine der Bus gekauft. Okay. Dann verkabelt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kundschaft. Und dann kommt ein Schreiner, der dann anfängt, die Betten reinzubauen. Unterdeck, wenn man so ein Doppeldecker hat, muss man sich vorstellen. Mit so einem Komabrett ist das dann, ja? Bitte? Mit so einem Komabrett ist das dann oben drin, wo man dann so schlafen kann, oder? Also Betten und alles drin. Ja, alles drin. Also Unterdeck ist dann so mehr die Partymeile. Das ist so mit Sofas, Sitzecken, da ist dann so Küchenzeile und so weiter. Das ist dann so, wenn es ums Wohl der Menschen geht, ja. Die mit mir mitfahren. Und oben ist dann ein Schlafbereich und ich sag mal Chillbereich, der da auch alles Mögliche beinhalten kann. Ich habe schon Gäste gehabt, die haben sich da im kompletten Oberdeck, das muss man sich vorstellen, ist so ein überlanger Doppeldecker, also der 15 Meter lang, und dann war da oben eine Schlafkabine drin mit einem Doppelbett. Und dann noch für ein Security eine Kabine, also richtig so, die haben eine eigene Wohnung quasi. Es gibt auch Busse mit Duschen, Saunas. Und das wird für jede Band extra gebaut oder für den Verleiher extra gebaut? Der Verleiher baut sich die Busse selber aufgrund der Erfahrungswerte seiner Kundschaft. Alles klar. Und es gibt auch nichts, was es nicht gibt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe da schon einiges mitgemacht. Also es gibt ja auch nicht so gefreakte Sachen, also wo die alle durchdrehen, sondern auch ganz normale Sachen, menschliche Sachen, nämlich Kinderbett. So, und da muss man sich einen Kopf machen, wenn die Band sagt, okay, wir wollen den Nachwuchs mitnehmen und zwei von dem Nachwuchs sind noch recht klein. Und da haben wir so ein Laufgitter und so, wie machen wir das vom TÜV abgenommen? Ohne Quatsch. Ja, das da, Wir sind Helden ist da auch ein Beispiel dafür. Also das kann man ruhig sagen, Bonaparte, so, das sind so Bands, die ihre Entourage, Kinder mitnehmen und so, also Kind und Kegel quasi. Und da wird dann geschaut, dass das sehr, sehr sicher, noch viel sicherer als für Rock'n'Roller, Wahnsinn. Abgesichert wird und dann auch noch vom TÜV abgenommen wird. Und dann gehen wir damit auch auf Tour. Auf Tour, genau. Aber sag mal ganz ehrlich, jetzt wo wir gerade bei dem Thema Kinder sind und die Gegenseite, gibt es denn auch Bands, die abgelehnt werden vom Verleiher, weil sie sich schon einen Namen gemacht haben in der Busszene, weil sie den Busse danach so aufräumen, runtergerockt haben? Also ja, Tatsache. Gibt es? Und sie glauben gar nicht, dass die Busfirmen miteinander reden. Alle denken immer, alle Busfirmen auf der Welt sind miteinander verfeindet. Dem ist überhaupt gar nicht so. Also natürlich gibt es dann immer Sprüche von der einen Busfirma zur anderen Busfirma, wenn so. Okay. Aber gibt es da eine, denn, und die gibt es Tatsache. Und ich bin sie auch gefahren, weil da habe ich erst am eigenen Leib mitgekriegt, dass es diese Liste gibt. Diese schwarze Liste. Und bin diese Band gefahren und habe dann am Ende erfahren, dass die Firma, für die ich gefahren bin, die letzte war, die sie ausprobiert haben, weil alle anderen schon gesagt haben, wir nehmen sie nie wieder mit. Ah, und da hatte der Buschfunk noch nicht funktioniert. Und der Verleih wusste nicht es noch wirklich. Nicht. Das, okay. das war, weil sie die Agentur gewechselt haben und die Agentur nicht gesagt hat, welche Band da kommt. Ah, clever. Die Band hätten wir gewusst und sie haben ihr deutsches Management gewechselt. Okay. Und somit rief ein uns bekanntes Management, was eigentlich ganz normal bei mir oder bei der Busfirma am Anfang, die dann diese Band im Schlepptau hatten. Und der Tourmanager, der hat am meisten gelitten, weil der musste natürlich alles ausbaden. Ich habe mit der Busfirma telefoniert, habe die Sachschäden beschrieben. Und die Busfirma sagte zu mir, Sölven, nimm 4.600 Euro, sonst stell die Koffer vor die Tür. Von den Jungs sozusagen. Und hier, also wir waren Rock am Ring, Rock im Park an dem Wochenende und zwei Solo-Shows. Wann haben denn Oasis das letzte Mal bei Rock am Ring gespielt? Nur mal so als kleiner Einwurf. Es war nicht Oasis. Okay. Nein, die Band kam aus Skandinavien oder okay. Kommt aus Skandinavien. Okay. Übrigens war die Band auch Persona non grata auf dem auf jeweils Rock am Ring, Rock im Park. Das ist lustig. Die haben dort auch so einen Abriss gestartet, oder? Nee, Persona non grata bedeutet, die Crew darf den ganzen Tag rauf, die Band eine Stunde vor Show und muss nach der Show sofort wieder das Gelände verlassen. Wow. Und sie waren Headliner. Also das heißt... Boah, da haben sie sich ja einen richtigen Ruf gemacht. Aha, genau. Die letzten großen Rocker. Aber hallo, die Skandinavien. Also die Band ist ausgestiegen am Frankfurter Flughafen, da habe ich sie eingesammelt. Und da war eine japanische Reisegruppe und die komplette Band hat die Hose runtergelassen und hat sich dann untenrum frei... der japanischen Reisegruppe präsentiert, bevor sie bei mir in den Bus eingestiegen ist. Können wir das Land noch nennen oder ist das schon zu... Also ich würde jetzt einen Tipp abgeben wollen. Ach was, kommen ja viele Bands her. Ja, ich würde jetzt Finnland sagen. Norwegen. Spannend. Ja, aber den Rest lassen wir den Zuhörer raus. Ja, genau. Das ist ja mal schön. Ja, also es waren nicht die Leningrad Cowboys, weil die sind total nett. Okay. Das nehmen wir natürlich auch mit auf ins Protokoll, dass hier kein Ruf geschadet wird. Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Aber ist das so deine schlimmste Fahrt gewesen oder gibt es, also wir wollen natürlich auch für unsere Zuhörer nochmal so kleine Anekdoten aus dir rausquetschen. So, was ist so das schlimmste Erlebnis oder so das merkwürdigste, was du auf der Tour mitnehmen musstest? Also sicherlich war das nicht das Schlimmste, weil es nur sich um 4 Tage handelt. Und ich glaube, so eine Toleranzspanne, die dann überzogen ist, entwickelt sich bei mir eher später. Also das ist, wenn die 4 Tage da Halligalli machen und es ist eigentlich alles drunter und drüber und alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen, kann ich mir ja sagen, guck mal, es ist noch ein Tag und dann siehst du die nie wieder. So. Insofern kann man gar nicht davon ausgehen, dass es so schlimm ist. Schlimm ist, wenn, also jetzt so richtig schlimm habe ich es dort nicht erlebt. Es gibt sicherlich, ich habe einen afrikanischen Musiker, da hat man mal so gesehen, dass es Rassismus auch andersrum geht, also von Schwarzen zu Weißen. Sowas, das fand ich ganz traurig, weil es auch ein weltbekannter Künstler ist. Das fand ich sehr traurig, dass ich quasi als Weißer diskriminiert wurde. Okay. Dass es sowas auch gibt und dass sich das, fand ich aber auch am Ende interessant, dass man an der eigenen bleibt, weil man kriegt es ja so nicht mit. Ja, dass, wenn man andere Rassen oder andere Hauttypen dann diskriminiert, nur aufgrund ihrer Hautfarbe oder Einstellung oder Religion, da ist man, wenn man in Westeuropa lebt, ja eher verschont von. Ja, das stimmt. Als Westeuropäer. Und das fand ich sehr interessant zu sehen. Schlimm fand ich es nur vielleicht im Nachhinein so, als ich realisiert habe, was da wirklich passiert ist. Mhm. Aber sonst im Prinzip gibt es immer tagesaktuelle Sachen, die immer sehr kurios sind. Aber das heißt, du hast auch ein dickes Fell mittlerweile bekommen, würde ich sagen, oder? Du bist da so reingewachsen und kannst da ganz gut mit umgehen. Ja. Es ist auch... gerade wenn man so Bus fährt nachts, findet man auch seine innere Ruhe. Also man wohnt in sich selber quasi für ein paar Stunden. Und das erdet einen auch ganz, ganz gut, zumindest mich. Aber ich habe auch viele Kollegen, denen geht es ganz genauso. Und man darf nicht pedantisch sein in Sachen Sauberkeit. Ja. Weil das wird nur sehr selten eingehalten vom Kunden. Okay. Es ist ja nicht der Vorteil ist, es ist nicht sein eigener Bus. Das heißt, ich glaube, man würde das Ganze persönlicher nehmen, wenn der Bus mir gehören würde. Ja, okay. Vielleicht ist es auch deswegen und gut. Ich hätte dafür, also so ein Bus kostet 750.000 Euro. Ja, okay, dann überlegt man sich das also zweimal. Komplett ausgebaut und hätte ich die auf den Tisch gelegt und da kommt so ein Kunde rein, der dann Bierdosen aufmacht, einen kleinen Schluck trinkt, mir vorne einen Papierkorb hinstellt und dann mit der vollen Bierdose Basketball spielt und sich gegenseitig Punkte verteilen, was bei dieser Band passiert ist, dass sie mit voller Bierdose durch den ganzen Gang Basketball gespielt haben, im Bus. Wow. Ja, dann war es wahrscheinlich ein weltbekanntes NBA-Team. Nee, aber wo du gerade das Thema Schlafen ansprichst, du als Nightliner-Fahrer dann am Ende, wenn du jetzt nicht als Tourmanager unterwegs bist, legst dich dann während des Konzerts schlafen oder wie darf man sich das vorstellen? Wann schläfst du eigentlich, wenn du nachts die Bands fährst? Es ist so, dass ich ja meistens morgens irgendwann ankomme. Die Show, wir müssen es mal rückwärts aufdröseln. Meistens ist ja so eine Abfahrt um 1 Uhr. Plus, minus eine Stunde, mal um Mitternacht, mal um 2 Uhr. Mhm. Und dann sind möglicherweise die Fahrten gar nicht so weit. Also es gibt selten, dass man dann bis 11 Uhr, 12 Uhr in den Tag reinfährt, weil es gibt ja auch eine gesetzliche Lenkzeitbestimmung, der ich unterlegen bin, alle anderen Busfahrer auch. Das heißt, spätestens um 12, wenn ich um 1 Uhr losfahre, spätestens um 12 ist meine Fahrt zu Ende. Okay. Aber es ist in der Regel viel kürzer. Ich war bei meiner letzten Polizeikontrolle dem Beamten gegenüber und er meinte, so wenig wie Sie möchte ich auch bearbeiten. Weil die Tourneen ja so gut gebucht sind, sage ich jetzt mal, dass man immer nur 4-5 Stunden in der Nacht unterwegs ist. Okay. Und wenn er sieht, dass so ein Reisebusfahrer, der hat jeden Tag 12 Stunden, 15 Stunden und. Und ich habe sozusagen muss 28 Tage rückwirkend, muss ja nicht kontrollieren, wenn er mich kontrolliert. Okay. Also vier Wochen. Weil auch wegen der gesetzlichen Ruhezeiten und Wochenruhezeiten und. Ja. Und wenn da auch von den 28 Scheiben 25 alle unter 5 Stunden sind, dann ist Kopfschütteln sozusagen. Nein, und das bedeutet, ich lege mich morgens hin, wenn ich ankomme um 7, weil meistens das Frühstück sowieso erst um 10 oder so beginnt in den großen Hallen. Und da lege ich mich mal 2-3 Stunden hin, so als Vormittagsschläfchen. Um dann ab 9 am Tag teilzunehmen, am Frühstück teilzunehmen. Und dann hoffe ich, dass es so früh wie möglich Essen gibt, weil ich lege mich nicht zur Show hin, wenn der Künstler spielt, sondern gerne schon um 17, 18 Uhr, damit ich am Stück lange schlafen kann. Und muss mir entweder das Essen aufheben, was es dann möglicherweise erst um 19 Uhr gibt, weil meistens sind die Shows Doors, also die Türen sind 20 Uhr, die Show um 21 Uhr und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich angefangen habe. Dann ist die Show um 23 Uhr zu Ende, bis alles abgebaut wurde. Es ist Mitternacht bzw. 1 Uhr. Naja, und da dieses Stückeln schlafen nicht besonders gesund ist, probiere ich zumindest 16, 17 Uhr noch eine kleine Nahrungsaufnahme zu tätigen, um dann um 18 Uhr ins Bett zu gehen. Okay, dann hast du einen ganz normalen Schlafrhythmus, also ein bisschen vorgezogen, aber du hast dann deine 8 Stunden Schlaf und dann funktioniert das auch. Heißt aber, du nimmst die Konzerte dann eigentlich auch nicht mit, also du nimmst daran nicht teil, sondern du bist Profi und bist quasi nur, also nur in Anführungsstrichen, bist der Fahrer. Ja, aber es gibt ja auch so Sachen, da spielst du an einem Tag in Leipzig und am anderen Tag in Dresden. Hm. So, das sind 100 und weiß ich nicht, 140, sage ich jetzt mal. Aus dem, ja, 140. Ja. So, also diese 140 ist mit dem Kaffee und der Clubmate locker drin, wenn man da mal durchmacht. Und dann fährt man um 1 Uhr los, ist um 3 Uhr da. Okay. Und dann kann man aber bis 10 Uhr durchschlafen, weil wer ausgeht, ist auch schon mal um 3 nach Hause gekommen. Das stimmt. Und dann um 10 bis 10 schlafen, auch 7 Stunden, das geht schon. Das heißt, ich sehe, wenn ich so 14 Tage unterwegs bin mit den jeweiligen Künstlern, 2 Shows, 3 Shows, so in der Regel, wo ich dann auch komplett teilnehme, wo ich dann alles mitgucke und dann auch komplett gleich wach bleibe, mich gar nicht vielleicht kurz aufs Sofa lege oder so, noch mal eine Stunde Buch lese oder im Fernseher gucke. Hört sich so, weil wir haben natürlich auch Fernsehen an Bord und das heißt aber, ihr lebt dann eigentlich schon im Bus und nicht in irgendwelchen Hotels, ja, sondern ihr seid wirklich... Ja, komplett im Bus. Ja, komplett im Bus. So komplett im Bus. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Also es gibt so Tourneen, wo der Sänger nur 2 oder 3 Shows am Stück schafft und dann ist immer ein Tag frei. Dann ist mir freigestellt, ob ich ins Hotel möchte oder im Bus bleibe. Ah. Meistens bleibe ich im Bus. Aber wenn die Tour länger ist, nehme ich auch gerne mal das Hotel, weil dann hat man seine eigene Toilette, seine eigene Dusche. Ja, ja, ja. Weil man musste sich schon so vorstellen, dass wenn ich voll bin, da habe ich so 12 bis 14 Leute. Das heißt, wir sind 2 Busse in der Regel. Das heißt, wir sind 24 Leute und dafür gibt es 2 Toiletten und 2 Duschen für 24. Das ist ein bisschen Ferienlagerfeeling. Auf jeden Fall. Aber das ist, es ist Luxuscamping, also so ein bisschen gehobenes Camping. Ja. Also nicht so... Also wenn es regnet, wird man nicht nass und im Winter friert man nicht. Aber sonst ist es schon wie Camping. Ja. Und so ein U-Boot-Stil. Also das heißt, wenn man durch die Gänge läuft, ist es schon so, wenn einem einer entgegenkommt, muss man kurz den Bauch einziehen. Ja, glaube ich. Aber sag mal, was ist denn an der Regel dran, wo wir gerade bei Toiletten sind, es wird nicht im Bus gekackt. Ist es tatsächlich so, was man überall liest und hört oder ist es nur so ein Märchen? Dass ich an sowas also diese Geschichte kann ich tatsächlich namentlich benennen, weil das ein sehr lustiger Vogel ist. Das ist Peter von Peter and the Test Tube Babes. Alter englischer Freund von mir. Und der zeigt immer der Vorband, was es bedeutet, ins Klo zu scheißen. Das heißt, die Tour geht los, man holt ihr Peter irgendwo in Frankfurt, in München oder in Stuttgart ab. Und dann kommt ein Support, der noch nie im Nightliner gefahren ist oder irgendwie so eine junge Band, die er sich so ausgesucht hat, die dann die ganze Zeit mitfährt im Nightliner als Support. Und Peter geht dann, hat wirklich ist 2 Tage nicht auf Toilette gegangen, absichtlich. Es ist unfassbar. Um dann aufs Busklo zu gehen, um allen zu zeigen, wie schlimm es ist, aufs Busklo zu scheißen. Und? Weil es ist wirklich penetrant. Es ist natürlich so, dass der ganze Bus nach Toilette riecht. Also wirklich nach penetrant, ganz furchtbar. Und wie ist es dann für Pete? Wird dann Applaus gespendet unter Drehen oder wird mit Pete einfach auch mal einen Tag dann nicht mehr gesprochen? Nein. Ich war das erste Mal war ich überrascht und ich meine, ich kann ja was dagegen tun, indem ich das Klo ablasse. Und danach war ich vorbereitet und habe mir vorher schon ausgeguckt, wie ich das mache, wie ich das schnellstmöglich wieder loswerde. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ach, und was ich dich auch nochmal fragen wollte, siehst du, ich habe ja einen wunderbaren Artikel gelesen, in dem du auch erwähnt wurdest, als du als Tourbegleiter unterwegs warst bei dem Grand Hotel Van Cleef, zum 15-Jährigen war das, glaube ich. Ja. Das war ein Artikel von, weißt du das noch zufällig, weil ich kann gerade gar nicht mal mehr die Quelle benennen. Das ist der Chefredakteur der österreichischen, also hier heißt es ADAC, es heißt glaube ich ÖDAC da, der Verkehrsclub und der hat, hier heißt es ADAC Mobil und da gibt es auch eine österreichische Ausgabe von und davon der Chefredakteur, der war da mit auf dieser Tour und hat diesen Artikel geschrieben. Ja, das sei auf jeden Fall schon mal jedem ans Herz gelegt. Wir werden das dann nochmal verlinken, das nochmal zu lesen, weil es war sehr interessant geschrieben. Aber worauf ich hinaus wollte, war dann, dass ich diesen Moment gelesen habe, in dem, ich glaube, du hast ja T.S. Ullmann gefahren. Er dann vorne bei dir im Fahrerhaus durfte, glaube ich, geraucht werden und er dann seine letzte Zigarette abends raucht und dann auch zu dem Redakteur sagt, er möchte jetzt bitte nochmal alleine gelassen werden. Da ist jetzt meine Frage, wie viel Psychologe bzw. Seelsorger bist du vielleicht auch in so einer Fahrt nachts, wenn der Künstler, nachdem er zwei ausverkaufte Shows gespielt hat, abends neben dir steht und raucht? Ist dann stillschweigend oder entwickelt sich da auch nochmal so ein Gespräch, wo manche vielleicht dann doch auch mehr von einer anderen Seite von der Bühnensau zeigen, wie man sich es eigentlich vorstellt? Also ich bin der Typ, der den Künstler lebend von A nach B bringt. Das bringt mich in eine Situation, die anders ist als das Management, weil das Management hat keine Poster geklebt, der Veranstalter hat irgendwas am Catering versaut und. Also da gibt es 1000 Positionen, die ihn den ganzen Tag nerven. Mhm. Da ist aber der Busfahrer, der bringt ihn lebend von A nach B. Und das ist doch mal ein ganz anderes Verhältnis im Business. Trotzdem im Business, aber eine ganz andere Funktion. Und ich habe sicherlich viele vertrauensvolle Gespräche geführt. Es gibt aber auch die Schweigenummer. Also das ist hat mir auch schon mal jemand gesagt, toll, dass ich neben dir sitzen kann und dass man sich so anschweigen kann. Also beides wichtig. Also das heißt, es ist sowohl als auch. Also das Anschweigen ist wichtig, aber auch das Quatschen ist wichtig. Und mit Tees, wir legen auf, wir spielen uns gegenseitig Musik vor, die wir toll finden. Also das ist schon eher freundschaftliches Verhältnis, kann man schon sagen. Also wir sehen uns auch privat. Und das ist schon sehr, sehr eng. Aber es gibt sicherlich möglich Ereignisse. Maceo Parker, den kann ich auch noch nennen. Maceo Parker, der Jazz-Saxophonist, früher auch ja bei James Brown, also der war der Lead-Bläser von James Brown. Okay. Maceo Parker übt gerne im Bus und der hat den kompletten Unterbereich für sich. So, und weil er mich nicht stören will oder wie auch immer oder stören wollte, ist er nach vorne gekommen und hat gefragt, ob er Saxophon spielen kann während der Fahrt. Und da bin ich, ja, und kannst auch hier spielen, hier bei mir vorne, weil so Jazz-Saxophon vorne, macht das Radio aus, auch alles gut. Und dann hat er mir gesagt, ich soll ihm so Haupttopics, Wörter sagen, einfach Wörter sagen. Und er spielt das denn. Also als Beispiel, ich sage Elefant. Und er spielt dann auf dem Saxophon Melodien, die klingen wie ein Elefant. So, und dann hat man so, und Sonne und so. Und dann das ist ich ja fantastisch. Wörter, wurde dann zur Tradition, also der ist dann jeden Abend gekommen und ich sollte ihm dann Wörter nennen und er hat diese Wörter dann auf dem Saxophon vertont. Großartig. Also, das ist so, toll, sowas ja. Gibt's auch. Also, da wird nicht viel gesprochen. Also, ich habe ein Wort gesagt und er hat gespielt. Und er hat gespielt, okay. Aber das heißt, genau. Du bist dann auch schon ein bisschen so die gute Seele für manche, ne? Und also so, ja. Wo man sich auch mal, sag ich mal, so auskotzen kann, wo man auch mal sich beschweren kann, weil wie du sagst... Ja, weil ich nicht im Business bin, weil ja, genau. Ich, obwohl ich mich ja da auskenne, und das kriegen ja auch dann die einen oder anderen, kriegen das ja mit, weil ich mich ja da auskenne, auch gerne auch inhaltlich werden, aber ich bin halt der Typ auch, der mal also wirklich das Ganze aus einer ganz anderen Sicht sieht oder so. Also so für die zumindest. Ja, also klar, ich sehe, hab natürlich auch meine Showbrille, auch wenn ich mir eine Show angucke. Klar, aber du bist so ein bisschen, du bist dann in der Rolle so ein bisschen außerhalb des Systems, ne? Und hast, ja, genau. Ja, das ist, exakt. Ja. Aber und trotzdem Intuit und trotzdem mit dabei. Und wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen, diesen psychologischen Moment, jemanden lebend von A nach B zu bringen, wenn er schläft. Ja, klar. So, und zwar klar. Jede Nacht, Nacht für Nacht und Woche für Woche. Na klar. Aber sag mal so zum Abschluss nochmal, ich habe in dem Artikel auch von den, dass du einen der beiden genannten Brüdern gefahren hast und da war so eine kleine Anekdote mit der Tasse. Ist da wirklich was Wahres dran oder war das so eine Story für die Zeitung? Das ist zu 100% wahr. Also auch mit der, also für unsere Hörer, du hast einen Bruder eines berühmten Bruderpaares gefahren, dessen Tasse du, während er geschlafen hat, aufgewaschen hast und danach das Management bei sich bei dir beschwert hat, dass diese Tasse eigentlich keiner außer ihm berühren darf, weil sein Bruder ihm schon mal K.O.-Tropfen an den Tassenrand geschmiert hat. Ist das so richtig wiedergegeben? Ja, nur nicht das Management hat sich aufgeregt, sondern der ein Bruder selber. Der ist dann zum Management gegangen und ich musste dann zum Management gehen mich rechtfertigen, warum ich die Teetasse abgewaschen habe. Und also an Teetasse ist schon erkenntlich, dass es sich um ein englisches Brüderpaar handelt. Ja. Ich geschickt worden bin vom anderen Bruder. So, und da riesen Pauwau. Ja. Also ich bin infiltriert, quasi ich bin, der hat irgendeinen Busfahrer bestochen und hat ihn dahin geschickt und ich war ja nur zweiter Mann, das ist ja kuriose, ich war ja gar nicht der Hauptbusfahrer, sondern ich bin da hingekommen, da war der Hauptbusfahrer und ich bin dazugekommen, um die Strecke Mailand-Madrid mit ihm zusammen zu gestalten und dann Madrid-Amsterdam. Ja gut, aber lässt sich so, natürlich schon eine Geschichte zusammenreimen. Ja. Und der Tourmanager selber, der ist sehr kulant gewesen. Der hatte nämlich gar keine Lust mehr auf diese ganzen Mätzchen. Der hat mich auch gar nicht gefragt, ob ich irgendwas gemacht habe oder so. Der wollte nur wissen, welchen Fußballverein ich denn gut fände. Und hat mir kurz erklärt, okay, du hast die Tasse abgewaschen, das war scheiße. Und jetzt unterhalten wir uns mal eine halbe Stunde über Fußball. Und wenn wir fertig sind mit Fußball, dann gehst du hier raus und machst ein ganz trauriges Gesicht. Ah, okay. Als hätte ich dich jetzt halt zusammengefaltet. Also genau. Vielleicht ist selbst der Security-Mann integriert in die ganze Geschichte. Man weiß es nicht. Ja. Nee, aber der Tourmanager, der hatte keine Lust mehr auf so Kindergarten und hat mich sozusagen da rausgenommen und hat gesagt, du bleibst auf jeden Fall, bleibst du hier auf der, weil ich sollte natürlich dann nach Hause fahren und so, aber das ist ja, dann kriegt man einen so schnell nach Madrid und so weiter und du hat zu mir gesagt, du bleibst selbstverständlich, bleibst du hier, das hast du nicht gewusst, der andere Fahrer hat mir gesagt, der hat dir das vergessen zu sagen und das hast du nicht gewusst und jetzt unterhalten wir uns hier eine halbe Stunde unter Fußball und dann geht's weiter. Okay. Und der besagte Künstler hat auch noch mit mir gesprochen. Also ist ja nicht so, dass man ist sich ja den ganzen Tag über den Weg gelaufen. Stand ja die ganze Zeit. Und die Jungs selber, die Musiker, die waren auch tief entspannt. Also das war jetzt, das ist eine lustige, im Nachhinein eine lustige Anekdote, aber da war ganz schön Pauwau, nur weil ich den Titel da abgewaschen habe. Ja. Tja, dann hoffe ich, dass dies auf deiner nächsten Tour angenehmer wird mit deutlich entspannteren Künstlern. Da bin ich sehr gespannt, weil das geht Karfreitag los. Karfreitag? Deine Frage vorwegzunehmen, ja. Mit der Gruppe Wanda. Super. Wanda ist doch, glaube ich, auch schon 2-3 Wochen auf Tour und jetzt steigst du dann ein in die Tour, oder? Genau. Okay. Ganz genau. Es gibt 2 Tourblöcke und ich mache den 2. Tourblock. Das, glaube ich, wird auch nochmal so ein Rock'n'Roll-Ding. Denke ich mal. Also ich bin also ganz fest davon überzeugt, weil ich natürlich meine Kollegen schon interviewt habe, wie es war. Und weil man sowas nicht 6 Wochen am Stück machen kann, insbesondere auf Wanda, man kann schon Dinge 6 Wochen am Stück machen, aber das ist, glaube ich, da muss man, ich bin sehr gespannt und sind gar nicht so viele Shows, das ist, glaube ich, auch es fällt in die Kategorie gerne mal eine Pause zwischen 2 Shows, so. Also ist das alles sehr entspannt, nehme ich mal an, dann vom Arbeiten her. Und es wird gefeiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine sehr lustige Runde wird, dass sehr viel gefeiert wird. Sehr schön. Und dass das insgesamt bestimmt dann auch dadurch sehr entspannt ist, weil wer feiert, ärgert sich nicht. Weißt du so? Ja. Da ist was dran. Ja. Da ein Spitzensatz zum Schluss, muss ich sagen. Wunderbar. Sölve, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Interview, vielen Dank für den Einblick in deinen Arbeitsalltag. Dann bleibt uns sozusagen, wir wünschen dir gute Fahrt, wilde Partys und brüderliche schöne Nächte. Schöne Feierei, ja. Mit den Bands. Ja, das Lustige, das ist, fragen die Leute, macht dir das nichts aus, weil die Leute dann die ganze Zeit betrunken um dich rum sind? Nein, es macht mir nichts aus. Also es ist wirklich, die können feiern und ich bin da gar nicht wehmütig oder so, dass ich da du nicht Du bist Profi. Ich finde es lustig, man kann sich ja auch über die Leute, ich meine, wenn man gerne Leute beobachtet, dann ja, ist die Situation, wo sie echt wirklich nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Das ist auch manchmal ganz komisch. Ja, Guti, wunderbar. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Dann dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank für deine Zeit. Lass dir dein Feierabendbier schmecken und wir telefonieren dann irgendwann nochmal. Ja, alles Gute. Ja, gerne. Genau. Ciao. Okay. Selbe Danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Es ist immer wieder schön. Sölve, ein herzensguter Mensch, voller Anekdoten. Ganz toll, ganz toll. Und wir jetzt haben uns ist jetzt die Zeit auch, ganz tatsächlich schön ordentlich verquatscht, aber ich fand das auch, Ich hätte, glaube ich, wirklich noch eine Stunde länger zu hören. Ja, es sind Einblicke, die man so eher selten bekommt. Ja, richtig, richtig. Und ich meine, da hat man eine Person vor sich, die wirklich aus dem Leben erzählen kann. Seit 30 Jahren auf Tour. Ja. Unfassbar. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen was Musikalisches einspielen. Ein Titel, glaube ich, noch so, dass wir vielleicht auch noch heute wenigstens drei Titel in der Sendung das vielleicht schaffen. Das wäre ganz schön. Hast du einen Vorschlag? Ich hätte noch einen Vorschlag. Na dann. Es sei denn du. Willst du mir zu, ich war bei eben ausgesucht, Kapelle Petra kam von mir, jetzt bist du dran. Pass wir auf, wollen ja auch brüderlich zusammen kurzem, feiern am Mikro. Ich war vor kurzem auf einem Konzert bei einer meiner Lieblingsbands. Und Queen. Nein, es war Tokotronic. Ach, die deutschen Queen. Ich habe die Unendlichkeitstour besucht mit meiner Frau. Und da Tokotronic ja unser Hochzeitslied gespielt hat, ich oute mich mal hier. Drüben auf dem Hügel. Drüben auf dem Hügel, ganz Stimmt's? Genau. Ja, ja, so war ich es. Ich durfte damals nicht dabei sein. Ich habe draußen vorm Standesamt gesessen und geweint und habe mich dann aber mit einem Band und Rosenblättern bereitgelegt. So ist das. Aber ich hätte heute gerne ein anderes Lied. Zwar das erste, was sie so rausgebracht haben, damals im Eigenvertrieb 1994, Meine Freundin und ihr Freund, die ganz alten Tokotronic. Ich freue mich drauf. Ja, was fürs Herz. Tokotronic immer wieder schön. Ja, viel Spaß. Ja, Tokotronic. Früher war alles besser, sage ich immer. Nein, ich muss sagen... Das nicht. Auch neues Album, Die Unendlichkeit von Tokotronic, darf man ruhig hören. Ich habe das Konzert erleben dürfen. Ich kann es an dieser Stelle wirklich jedem nur empfehlen. Wer noch die Chance hat, einfach mal hingehen, einfach angucken. Es war echt großartig. Vor allem für mich, Tokotronic, so eine Jugendband. Ja. Und ja, Dirk geht mittlerweile... 45, 46 ich glaube, Mitte muss er so sein. So. Aber ich muss sagen, über die Jahre immer eleganter geworden. Und trotzdem. Ein Traum von einem Mann. Und trotzdem mit seiner Trainingsjacke auf der Bühne. Also da ist er sich treu geblieben, muss man sagen. Aber ich glaube auch nur als Bühnenfigur, weil ich glaube, so privat ist immer eher Wollpullover und Hemd unten drunter. Also er ist halt auch, glaube ich, so deutlich, also man sieht ihm seine Kunst. Ja, man reift ja auch. Die Kunstszene an. Man reift ja auch. Was ich aber echt schön fand bei dem Konzert war, es war ja so dieses 25-jährige Jubiläum und es war wirklich so ein Rückblick. Ne? Also es waren ganz viele Leute da in meinem Alter. Relativ wenig junge Menschen. Es waren wiederum auch Menschen in meinem Alter da, die dann schon die nächste Generation mitgebracht haben, das heißt ihre Kinder, die dazwischen rumgerannt sind. Und ja, es kam die ganze Zeit halt diese alten, also nicht die ganze Zeit, aber häufig alte Titel. Und war zum Schluss, ist das letzte Lied Freiburg gewesen? Haben sie es gespielt? Das letzte Lied, wir waren vorne auf der Bühne, ich war ein bisschen aufgeregt, weil meine Frau hat doch tatsächlich einen Teddybär nach vorne geworfen. Ja. Ja. Der Security-Mann hat uns sehr, sehr böse angeguckt für diese Aktion, hat den Teddy dann aber nach vorne gereicht. Ja. Und seitdem, Tatsache, ist dieser Teddy der Begleiter von Tokotronic. Und wir haben jetzt schon zwei Fotos von den Konzerten gesehen. Er sitzt immer auf der Box. Ich wollte gerade sagen, also für die Hörer, Dirk von Lotzo, der Frontmann von Tokotronic, bezeichnet sich ja selbst als Plüschophil. Ja. Er ist, glaube ich, wirklich, Kuscheltiere sind schon immer auf allen Touren dabei gewesen. Ja, und also meine Frau hatte das gelesen und ja, wollte dem Ganzen jetzt irgendwie nochmal so. Und deswegen muss ich gestehen, ich kann dir nicht mal sagen, was das letzte Lied war. Weil ich habe gelesen, Freiburg kommt tatsächlich immer nur dann als dritte Zugabe, wenn der Abend richtig übergrandios war, dann packen sie Freiburg nochmal rein. Es gab, wir sind nach Hause gegangen nach der zweiten Zugabe, der dritten, ich weiß und dann es nicht kam mehr. Nochmal, nach 5 Minuten kamen sie nochmal raus und haben Freiburg gespielt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber das weiß ich nicht mehr. Kann ich ja nicht wissen, wir waren nicht mehr da. Es hat mich sehr, sehr geärgert. So ging es mir bei einer meiner Lieblings-Livebands, Beatsteaks, tatsächlich. Da sind auch immer zwei Zugaben und dann leert sich die Halle, es kommt schon Musik, das Licht geht an und dann plötzlich so nach 5 Minuten kann man eigentlich nochmal damit rechnen, dass sie nochmal rauskommen und dann zum Beispiel Sabotage von Beastie Boys covert oder so. Zum Schluss nochmal so einen richtigen Brecher. Ist das nicht ärgerlich? Ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass ich tatsächlich wirklich bis zum bitteren Ende vorne stehen bleibe oder irgendwo bis im Raum. Bis der Tourbus abfährt oder die Security mich rausschmeißt und unter der Theke wegkehrt. Besser ist es, ich glaube, ich werde mir das... Aber sag mal, dein bestes Konzert, auf dem du warst, wenn man das so sagen darf, oder die Top 3, was ist so die Künstler, die du dir immer wieder live geben kannst? Also, Tokotronic auf jeden Fall, ja. Ich habe Neil Young mal erleben dürfen in Berlin. Ja. Und muss sagen, das war grandios. Also 70 Jahre steht er vorne auf der Bühne und macht immer noch eine richtig, richtig gute Show. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, sich das mal anzutun. Und ja, das dritte, doch, Sigur Rós. Wo du auch erst vor einem halben Jahr oder sowas warst, ne? Ja. Das ist von der Bühnenshow ist das nochmal was ganz anderes als, also man sitzt ja dort auch, es ist jetzt nicht so dieses Konzertfeeling, man springt irgendwie vor der Bühne rum und bewegt sich, sondern man sitzt eher, also ich habe mir auch mit Absicht einen Sitzplatz genommen, habe mir Watte in die Ohren gesteckt, habe die Augen zugemacht, weil es einfach so extrem bilderlastig, so extrem viel Sound, also wirklich, es war wie in so einer Wolke, in der man drinne schwebt, also ganz, ganz beeindruckend. Also wer die Gelegenheit hat, sich Sigur Rós mal anzutun und wem die Musik gefällt, unbedingt. Also es wird da quasi mehr auf Atmosphäre gearbeitet, wie eigentlich nur auf Musik. Ja, so. Ja. Also die große Rockshow ist es nicht, es ist mehr... Nein, ein Gesamtkunstwerk. Es ist ein Gesamtkunstwerk, ja, das trifft es am besten. Es gab zwei Vorhänge, die, also so Projektionsleinwände, die mit unterschiedlichen Bildern projiziert wurden und sowas. Also wirklich, da spielt halt die Show, also das Bühnenbild irgendwie eine große Rolle. Sie haben auf dem ganzen Konzert, ich glaube, 3 Sätze gesagt und die waren ganz am Ende. Ansonsten gab es nur Musik, also wirklich, ja, genau. Aber kommen wir zu deinen. Da bin ich tatsächlich ganz anders angelegt als du, weil bei meinen großen Top-3-Konzerten wird, also bei den Bands, wo ich oft war, wird, glaube ich, immer sehr viel zwischen den Liedern geredet und ich nehme es auch an und ich habe einmal in meinem ganzen Leben probiert zu sitzen bei einem Konzert und bin völlig wahnsinnig geworden und habe dann probiert, irgendwie in den Innenraum zu kommen, okay. Weil da komme ich nicht mit zurecht, muss ich tatsächlich sagen. Du musst dich bewegen, oder? Ich muss mich definitiv zur Musik bewegen und will auch von oben vollgepöbelt oder noch angeheizt werden, dass ich noch eine Schippe drauflege. Ah ja, komm mal in mein Alter. Also so, wie gesagt, Beatsteaks glaube ich, einer der grandiosesten, wenn ich so überlege, an große Auftritte, Rock am Ring 2007 irgendwie schon so um 18 Uhr oder sowas gespielt, eine Stunde, völlig alles zu Brei verarbeitet, was vor der Bühne stand, so dass danach auch kommen konnte, was wollte. Es ging einfach nicht mehr drüber. Also die haben in der einen Stunde um 7 Uhr schon den Platz so umgefegt, dass danach alles so der einpacken Höhepunkt war schon erreicht. Es war tatsächlich so. Krass. Es war unfassbar. Und da natürlich dann immer klassisch Let Me In bei Beatsteaks am Ende. Und dort ging das damals auch los mit dieser Zeit, wo das wieder so hochkam mit alle setzen sich hin und dann, wenn der Schlagzeuger einzählt, springen alle auf und so. Und es war völlig, also es war so, okay, wir reißen den Schuppen jetzt ab. Ja. So. Es war unfassbar. Und dazu aber wiederum schönstes Konzert Beatsteaks war ich jetzt viel auf der Clubtournee und da war einmal Jena Casablanca, unfassbar schöner Laden, auch gerade für so diese kleineren Geschichten und Coney Island in Leipzig, absoluter Abriss, weil da merkst du natürlich, da sind Karten innerhalb von einer Minute ausverkauft und dann hast du halt auch wirklich nur die 800 Ultras oder 500, die dann kommen und die spielen holzen dann sich dann natürlich im Coney Island, ja. Genau. Hm. Die spielen dann einmal im Coney Island und dann nochmal in der Arena oder irgendwo, wo sie dann Normalverkauf machen. Aber so, die machen immer erstmal diese kleinen schwitzigen Kisten und das macht's. Da bleiben sie sich wieder, auch treu. Ja, sie spielen schön immer wieder eine Tour Schuppen, wo sie angefangen haben und dann wechseln sie erst nochmal in die großen Hallen zum Anschluss. Und das macht sie auch so aus und das merkt man auch so auf der Bühne, dass die haben Bock, auch nach 25 Jahren noch so. Und versuchen auch so geerdet zu bleiben. Genau, genau. Das ist schön. Unterhaltsam immer noch, das Pack definitiv immer auch zu empfehlen, weil es ist so eine Mischung aus Heavy Metal und Helge Schneider, so irgendwo dazwischen, so von den Einlagen und live auch immer die Ärzte. Neue Alben natürlich von die Ärzte finde ich auch nicht mehr geil, aber das allein, das dieses gegenseitige Rumgelabere und Rumgemache auf der Bühne unerreicht so. Also ist für mich auch teilweise mit, damals bei Rock am Ring auch gesehen, ich glaube mit 3,5 Stunden Spielzeit so. Ach wirklich? Das ist so, ja, wird halt durchgezogen für die Leute. Macht's auch absolut übersympathisch. So. Und ja, und ansonsten so bestes Konzert jemals. Ich glaube, es kann ich gar nicht das so sagen. Das ist schwierig zu sagen, ne? Das ist schwierig zu sagen. Tatsächlich, erstes Konzert, was ich hatte, war beim Highfield 2004. War mein erstes Konzert mit 16 Jahren, als ich aufs Gelände kam und es hat gerade die Goff-Band La Mee im Hotel gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Ich kenne die nicht mal. Auf jeden Fall war so, okay, live geil, aber ich glaube, wenn ich das jetzt so mit dem Abstand sehe, ist halt nicht so mein. Ja gut, man war nichts gewöhnt. Aber im Anschluss um 17 oder 18 Uhr waren Kings of Leon. Damals noch alle mit Vollbärten und Holzfäller-Look komplett und völlig runtergerockte Typen und dann irgendwie 5 Jahre später ging das dann los, dass die auf einmal Hallen gefüllt haben und nicht mehr wiederzuerkennen war. Das waren so meine ersten Konzerterlebnisse. Also vielleicht noch eine Superlative von mir und wo du gerade von Leipzig erzählt hast. Ich habe im Werk 2 in Leipzig, das ist ja Konnewitz auch, da habe ich Mogwai erlebt und muss sagen, das war für mich bis jetzt das lauteste Konzert, was ich je erlebt habe. Ja, ich habe mich so in Vorbereitung auf das Konzert natürlich ein bisschen damit beschäftigt, wie was passiert da so und man hat überall gelesen, die sind sehr, sehr laut. Ich komme dort an, ich stehe vor der Bühne, sie fangen an zu spielen und ich denke mir so, du hättest die Ohrenstöpsel mitnehmen sollen. Und dann brach dieser wirklich brachiale Sound los. Die Lautsprecher haben nicht übersteuert. Ja, meine Ohren haben übersteuert. Also ich hatte wirklich nur noch ein Kratzen in den Ohren und musste mir dann da irgendwie was reinstecken, dass es nicht, also wirklich, es war extrem laut, aber wirklich auch richtig, richtig gutes Konzert. Da noch ein kleiner Funfact, wie wird es dann wohl bei Manowar gewesen sein mit 138 Dezibel als lautestes Konzert der Welt gemessen? Ja, Wahnsinn, oder? Und Motorhead angeblich mit 140 Dezibel gemessen, aber haben irgendwelche Richtlinien fürs Guinness-Buch der Rekorde nicht erfüllt und daher leider nicht. Ach, die eingetragen wurden, aber so viel zum Thema Lautstärke. Aber um den Moderationsbogen zu schließen, Mogwai damals 2004 auf meinem ersten Festival auch zugegen. Ah. Und da schließt sich der Bogen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal Mogwai zum Abschluss, verabschieden uns und wünschen Ihnen allen einen schönen April, ja, eine gute Zeit. Wir hoffen, ihr hattet wieder mal Spaß mit uns, genauso viel wie wir ja mit euch und unserem Gast. Und ja, bleibt uns treu. Ja, und wir freuen uns. Oder bleiben Sie uns treu. Ja. Und wir hören uns wieder jeden zweiten Sonntag bei Radio Frei im Monat. Jeder zweite Sonntag im Monat. Oder per Podcast und da überall zu finden. Bäckerfaust eingeben bei Google Podcast findet man. Und jetzt Mogwai zum Abschluss. Passen Sie auf sich auf. Mit Bad Cat. Von Mogwai. Viel Spaß.